Um Erlaubnis bitten dich nur diejenigen, die an Allah und den jüngsten Tag nicht glauben und deren Herzen zweifeln. So zaudern sie in ihrem Zweifel.